Innerhalb der faschistischen Gesellschaft wiederum wird diese Sehnsucht nach Überlegenheit in der Unterdrückung der vermeintlich Schwachen und der Frauen kanalisiert. Dazu gehört die nächste Dialektik, jene von Angst und Lust, von verdrängtem Eros. Die meisten faschistischen Systeme waren eher lustfeindlich an der Oberfläche, gleichzeitig hingen sie einem misogynen Fruchtbarkeitskult an, wenn beispielsweise arische Frauen dem Führer Kinder schenken sollten. Damit wiederum verbunden war ein kruder Vitalismus, der Volkskörper musste gesund sein, der in einem Widerspruch zwischen Homophobie und einem männlichen Körperkult oder antiken Körperideal, siehe Sparta, mündete. Auch die von den Nazis diffamierte, angeblich jüdische oder marxistische Schulmedizin als Gegenspieler zur natürlichen Stärke der eigenen Rasse wurde antagonisiert, eine Rückbesinnung auf althergebrachte Naturheilkunde angemahnt. Dies führt uns zur angeblichen Verankerung in der Vergangenheit, die sich der Faschismus wie eine Bühne aus Fiktionen immer wieder neu zurechtzimmert, je nachdem, wann und wo er wirken will. Ein fast kultähnlicher Traditionsbezug soll das alterslose faschistische Narrativ mit historischer Patina überziehen. Dafür werden gerne Symbole und Zeichen aus antiken Kulturen oder alten Mythen benutzt, um den Anschein einer geschichtlich gewachsenen Legitimation zu erzeugen. So verwendeten die Nationalsozialisten einerseits die nordischen Runen, andererseits die indische Swastika. Was die Nazis jedoch als deutsch oder arisch definierten, war weitgehend eine Erfindung. So entwertet der Faschismus alle Symbole auf unterster Ebene die Zeichen, indem er als allererstes ihre grundlegende Kodierung in wahr oder falsch abschafft. Einerseits, um sich gegen Kritik zu immunisieren, vor allem aber, um sein eigenes übergeordnetes Zeichensystem zu installieren, das nur zwischen Freund und Feind unterscheidet. Der Faschismus ist dadurch auch per se wissenschaftsfeindlich und letztlich von großem Irrationalismus geprägt. Denken wird als eine Form von Kastration angesehen, weshalb der Faschismus auch keinen literarischen Kanon hat und kaum generell gültige Theorien aufweist. Sein pragmatischer Relativismus widersetzt sich jeglicher Festlegung. Der Faschismus macht also alle seine Getreuen zu Helden, verspricht ihnen Widersprüchliches, markiert den Feind. Betrachtet man als konkretes Beispiel Hitlers Ideologie, niedergeschrieben in Mein Kampf von 1925, findet man einige von Umberto Ecos Dialektiken, aber auch viele der narrativen Strukturen, die wir zu Beginn des Buches vorgestellt haben. Der Schriftsteller und Literaturtheoretiker Kenneth Burke tat dies schon 1939 für seinen Essay »Die Rhetorik in Hitlers Mein Kampf«.